Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 56 mit Flaco Jimenez, Josh Smith, Pete Jolly und Howard Roberts, Clifton Chenier, Hank Snow, Wayne Rainey, William Jazz Gillum, Laverne Baker, Bobby Blue Bland, Howard Alden und Jack Lesberg, Ray Nance, Ken Ball Adderley, Ahmed Abdul Malek und Emilio El Moro mit Mio Vecita Lucera. Flaca y de vieja ya no puede andar. Y mi pobre borrega lucera de botes de leche le he puesto un collar. Yo la llevo amarrada de una cuerda y pa' que no muerda le he puesto un botar. Y de tanto quitarte las pulgas ya no tiene dientes ni la lámina. Qué pena cuando bala la ovejita y cuando le contesta el corderito me da mucha gana de darle una pata cuando empieza a balar y a veces que la tengo que soltar cuando muy agasadita y hace pi y después lo demás que me da en la nariz un perfume ideal. Mi ovejita que lata, que lata, de las cuatro patas la tengo licia. Con la mano le digo que venga y saca la lengua diciéndome va. Yo la llamo y como está sorda para que me oiga me enredo a pedrar. Cuando va la ovejita a ver y cuando le contesta el corderito va, ya a mí me da mucha gana de darle una patada cuando empieza a balar. Y a veces que la tengo que estortar cuando la sin vergonzona y hace pi y después lo demás y de aceitunas me da por lo menos un quintal. Thank you. 1923 in Melilla geborene Emilio El Moro war nicht nur Gitarrist und Sänger, sondern auch Komiker und Parodist. Er eröffnete das Musikalische Fundbüro, Parodist im Sinne von Otto Waalkes, kann man sagen, indem er bekannte Lieder neu interpretierte. Die größte Popularität hatte Emilio El Moro von den 1950er bis Anfang der 70er Jahre. Er spielte und tourte in dieser Zeit nicht nur in Spanien, sondern auch in Argentinien, Peru, Chile und Venezuela. Auf all diesen Tourneen war Emilio El Moro entweder Gast oder Topstar. Seit Ende der 60er Jahre mit dem Aufkommen und Etablieren der Kompakttonkassette veröffentlichte Emilio El Moro 54 Kassetten, die seine Hörerschaft meist dort kaufen konnten, wo sie sich auch aufhielten, Tabakläden, Tankstellen und sonstige Sachen, die nicht unbedingt mit Kultur zu tun hatten. Das ist nicht abwertend gemeint, sondern weist lediglich darauf hin, dass Emilio El Moro ein Volkskünstler war und kein schöngeistiger Elitenkünstler. Was wiederum nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass er ein ausgezeichneter Gitarrist und Sänger war. Kassettenveröffentlichungen hatten im damaligen Spanien einen anderen Stellenwert als zum Beispiel in Deutschland, nämlich einen höheren. Wie das in den USA zu dieser Zeit war, weiß ich nicht. Als Flaco Jiménez Zancudo Electrico 1958 herausbrachte, dauerte es noch 5 Jahre, bis die Kompaktkassette überhaupt auf den Markt kommen sollte. 1939 in San Antonio, Texas geboren, wurde Jiménez den 1970ern auch einem Rockpublikum bekannter und tauchte mit seiner Akkordeonmusik auf Veröffentlichungen von Ray Cooder, den Rolling Stones oder Santana auf. Gitarrist Josh Smith kommt aus Florida, USA, wo er 1979 geboren wurde, veröffentlicht seit 1995 seine Musik, also schon sehr früh. Ich habe mal eine Instrumentalaufnahme von 2017 ausgesucht, Shaolin Blue. Josh Smith, den wir eben hörten, veröffentlichte seine Musik auf Tonträger schon mit 16 Jahren. Das ist sehr früh, aber man kann sogar noch früher ins Rampenlicht treten. Pete Jolly war bereits seit Ende der 30er Jahre regelmäßig in einer lokalen Radiosendung in Arizona zu hören. Da war er gerade mal 7-jährig. Auf Hyazinth von 1956 hören wir Jolly auf dem Akkordeon zusammen mit dem Gitarristen Howard Roberts, den er seit seiner Jugend aus Arizona schon kannte. Pete Jolly war auch als Jazzpianist tätig, aber vor allem arbeitete er als Arrangeur von Orchesterleitern wie Ray Conniff oder Herb Albert. Von Pete Jolly, der Akkordeonist, geht zu einem anderen Akkordeonisten und Sänger Clifton Chenier, My Soul 1958 aufgenommen, komplett anderer Stil, Psy-Deco nennt man das, also eine Mischung aus Cajun Musik und Rhythm and Blues. Clifton Chenier war davon der bekannteste Vertreter. 1958 war ja der Rock'n'Roll schon voll im Gange und auch das hört man dieser Aufnahme an. Collar is my soul. Whoa, Hank Snow 1961 I've Been Everywhere herausbrachte, war das fast so eine Art von Comeback, nachdem Rock'n'Roll und Easy Listening Country ihn aus den Hitparaden in den 50er Jahren herausgefegt hatte. Johnny Cash coverte diese Aufnahme in den 90er Jahren dann als Rockabilly-Nummer und ohne den seichten Chor, den wir bei Hank Snow hören. Aber Hank Snow musste eben Zugeständnisse an den Zeitgeschmack machen, um wieder Erfolg zu haben. Auf Hank Snow folgt Wayne Rainey, ein Sänger und Mundharmonikaspieler mit Grady Martin an der Gitarre. Shake Baby Shake 1957. Ja, da war die Hochzeit des Rockabilly. Und das hört man dieser Aufnahme an. Wayne Rainey war ja eigentlich ein Country-Sänger. Die Mundharmonika war nun auch nicht das typische Rockabilly-Instrument, dafür aber ein gern benutztes und gespieltes Instrument im Blues. Wir hören Jazz Gillum mit Windy City aus den 40er Jahren. An den Gitarren Rhythmusgitarre Big Bill Brunzi und die Leadgitarre spielt der weiße Gitarrist George Barnes. I was toting my pack along the dusty when a mucker rode, when along came a semi with a high-end canvas covered load. If you're going to win a muck-a-mack with me you can ride. So I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand. Then I said, listen, bud, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man, I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man, I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man, I've been everywhere. Been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Matamal, Apollo, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Topekipa, Anquilla, Ampadilla, I'm a killer, I've been everywhere, man, I've been everywhere, man. Across the desert bare, man, I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man, I've been everywhere. Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texarkana, Monterey, Ferry Day, Santa Fe, Tallapoosa, Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Arkansas, Tennessee, Hennessy, Chippewa, Spirit Lake, Grand Lake, Devil Lake, Cradle Lake, the Peak, Sag. I've been everywhere, man, I've been everywhere, man. Across the desert's bare, man, I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man, I've been everywhere. Louisville, Nashville, Knoxville, Oma, Black, Shuffleville, Jacksonville, Waterville, Collins, Corica, Pittsfield, Springfield, Bakerfield, Shreveport, Hickensack, Cadillac, Fond du Lac, Davenport, Idaho, Delaco, Argentina, Diamantina, Pasadena, Catalina, see what I mean, sir, I've been everywhere, man, I've been everywhere, man, across the desert, bare man, I've breathed the mountain air, man, I've traveled, I've had my share, man, I've been everywhere. Pittsburgh, Parkerburg, Gravelburg, Colorado, Ellensburg, Rexburg, Vicksburg, Eldorado, Laramore, Atmore, Havistar, Chattanooga, Chaska, Nebraska, Alaska, Opelika, Baraboo, Waterloo, Kalamazoo, Kansas City, Sioux City, Cedar City, Dodge City, what a pity, I'm an everywhere man, I'm an everywhere man, across the desert's bare man, I breathe the mountain air man, I travel, I've had my share man, I know some place you haven't been, I've been everywhere. Shake, baby, shake, baby, shake, till the roof falls on the floor. Shake, baby, shake, baby, shake, shake the lock right off the door. I love you pretty ways, baby, come on, let's dance some more. You gotta romp it up, you gotta stomp it up, you gotta live it up, and never give it up. You gotta keep it up, I just love those pretty ways. Well, shake, baby, shake, baby, shake, like you never shook before. Shake, baby, shake, baby, shake, shake your shoes off on the floor. I love you pretty ways, baby, come on, let's dance some more. Shake, baby, shake, baby, shake, till the roof falls on the floor. Shake, baby, shake, baby, shake, shake the lock right off the door. I love you pretty ways, baby, come on, let's dance some more. You gotta romp it up, you gotta stomp it up, you gotta live it up, and never give it up. You gotta keep it up, I just love those pretty ways. Well, shake, baby, shake, baby, shake, like you never shook before. Shake, baby, shake, baby, shake, shake your shoes off on the floor. I love you pretty ways, baby, come on, let's dance some more. I don't need no Victrola, no radio in my home. I don't need no Victrola, no radio in my home. When I want music, I can make my own. Play it. I'm blowing a song for my woman, I hope you don't get me wrong. I'm blowing a song for my woman, I hope you don't get me wrong. I've got to win this bell, all I do is turn it on. I want everybody to listen while I blow this song. I want everybody to listen while I blow this song. I'm a harmonica king and Mississippi is my home. Thank you. ein Lied zum Hit. Dann kam es schon vor, dass auf diesen Hit ein sogenannter Answer-Song folgte. Das heißt, ein Lied, das starke musikalische Ähnlichkeiten mit diesem Hit aufwies und sich auch inhaltlich auf diesen bezog. 1953 antwortete zum Beispiel Rufus Thomas mit seiner Sun Record Single Bearcat auf Mars Thorntons Hound Dog, das übrigens 1956 ein früher Coverhit von Elvis Presley wurde. Als Elvis dann 1961 mit Little Sister einen Hit verbuchen konnte, folgte darauf prompt eine musikalische Antwort von Laverne Baker mit Hey Memphis. Bemerkenswert am Text ist vor allem, dass die afroamerikanische Interpretin das weiße Teen-Idol auffordert, sie zu küssen und ihm versichert, sich nicht heimlich zu verdrücken, wie ihre Schwester es tat. Es hätte mich interessiert, wie das damalige Publikum auf solche Textzeilen reagierte oder ob sie diese Textzeilen überhaupt ignorierte, konnte dazu aber leider nichts finden. Zwar ist von Memphis und nicht von Elvis die Rede, aber es war offensichtlich, wer hier gemeint war. An der Leadgitarre hörte man übrigens Mickey Baker, an der Rhythmusgitarre Bucky Pizzarelli. Im Anschluss an Laverne Baker hören wir dann Bobby Blue Bland mit I Pity the Fool aus dem gleichen Jahr, 1961, geschrieben vom Blues-Sänger Joe Medgwick aus Texas, der diesen Hit und zig andere für $20 bis $30 pro Stück an den Produzenten Don Robey verkaufte. Kein gutes Geschäft. Ooh. Stilwechsel im musikalischen Fundbüro vom Rhythm and Blues und Soul geht es jetzt zum Jazz. Zuerst der Gitarrist Howard Alden mit dem Bassisten Jack Lasberg, Black Beauty aus dem Jahre 1985 von der LP No Amps Allowed. Danach hören wir den Trompeter und Sänger Ray Nance mit A Hard Day's Night aus dem Jahre 1970. Das Besondere ist, Ray Nance spielt hier mal nicht Trompete, singen tut er auch nicht, sondern er streicht die Violine. Das tat er ab und zu. Auf dieser Platte von 1970, dieser LP, widmete er dem Instrument eine komplette Langspielplatte. Neben dem ehemaligen Duke Ellington-Musiker Ray Nance hören wir übrigens Tiny Grimes an der Gitarre. Thank you. Wir bleiben im Jazz am Altsaxophon Cannonball Adderley, dessen Bruder Ned Adderley am Kornett, Yusuf Latef an der Flöte und dem Tenorsaxophon sowie Joe Savinol am Piano, dem späteren Weather Report Begründer, mit der Rhythmusgruppe Sam Jones am Bass und Louis Hayes an dem Schlagzeug spielten 1962 live den Titel Gimini ein. 1966 spielte der Organist Groove Holmes im Trio übrigens auch eine sehr schöne Live-Version von Gimini ein. Die werde ich andermal spielen, denn dieser Titel ist in beiden Versionen so um die 12 bis 13 Minuten lang. Also viel Spaß! Thank you. In Framats musikalisches Fundbüro hörten wir soeben den vorletzten Titel. Ich möchte mich verabschieden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Wir hören zum Abschluss Ahmed Abdul Malik, ein Bassist und Multiinstrumentalist mit dem Trompeter Lee Morgan und den Tenorsaxophonisten Benny Golson aus dem Jahre 1959 von der LP East Meets West mit dem Titel The Night. Das war's, bis zum nächsten Mal, alles Gute.